Deutschlandfunk Hörspiel. History Fiction nannte Franz Hiesel, einer der produktivsten Hörspielautoren und langjähriger Hörspielchef des ORF, augenzwinkernd sein Stück, das in die Zeit des Dritten Kreuzzugs zurückführt. Durch die Figur eines Spielmachers verbindet er Vergangenheit und Gegenwart, Legende und Historie auf amüsant-kritische Weise. Und selbst nach 20 Jahren ergeben sich immer wieder überraschende, aktuelle Assoziationen. Hiesels Hauptheld ist Richard Löwenherz, der englische König Richard I., der von 1190 bis 1192 am Dritten Kreuzzug teilnahm. Weil er Schiffbruch erleidet, muss er seinen Weg über Land inkognito fortsetzen. Als Mönch getarnt und begleitet von dem Troubadour Blondel zieht er durch Österreich. Und da passiert das Unfassbare. Richard, der schwarze Ritter, wird entführt. Verehrte Damen und Herren, Sie hören das History-Fiction-Spektakel von Franz Hiesel, Dieu le veut, Gott will es, die größte sowie ertragreichste Übeltat aller Zeiten. Ist der Muselmann gekommen, hat uns die Christenstadt genommen, O Jerusalem, Jerusalem. Das ist Blondel, so genannt wegen seines langen, wallenden, blonden Haars. Von Beruf Minnesänger, Texter und Komponist zugleich und Ausübender auf seinem Instrumente sowie in allen Spielarten von Minne. Diesen attraktiven und ebenso selektiven Beruf gibt es heute nicht mehr. Ist der Muselmann gekommen, hat uns die Christenstadt genommen, O Jerusalem, Jerusalem. Schade. Man vermutet, dass in den vergangenen 8 Jahrhunderten alle Minnesänger Opfer ihrer Leidenschaft und ihrer Berufstreue, die de facto perfekte Untreue ist, geworden sein könnten. Blondel, das ist Jean der Zweite de Nael, war etwas aus der Art geraten. Er übte Treue auch seinem Herrn gegenüber, vorbildlich und auf gar seltsame und erregende Weise, wie noch zu hören sein wird. Blondel ist die zweitwichtigste Person in unserem History-Fiction-Spektakel. Die wichtigste können wir vor rund 800 Jahren in London treffen. Alles für Jerusalem! Alles für Jerusalem! Ich würde sogar London verkaufen, wenn ich einen Käufer dafür fände. Was ist in London wert, Richard Löwenherz? Sagen wir 100.000? Sie schauen mich an, als ob das ein Wucherpreis wäre. London ist eine große Stadt, nicht eine der schönsten, aber eine der größten. Dann verlange ich 150.000 Mark Silber und keinen Sou weniger. Schlagen Sie ein. 150.000 Mark Silber für Ihre Hauptstadt? Das ist ein unglaubwürdiger Preis, Richard Löwenherz. Ich habe 21 meiner Schlösser verkauft. Mit vielen Dörfern und mit einer arbeitsamen Bevölkerung. Ich habe meine schönsten Wald- und Weidreviere meistbietend an den Mann gebracht und etliche meiner typisch englischen Städtchen mit Bäcker, Kneipe, Eisenschmied und mit dem Wahlspruch Brot, Bier und jedem Pferd seine eigenen Hufeisen. Ich, Richard I., König von England, soeben gekrönt, ein Festzug von unvorstellbarer Pracht und Herrlichkeit. Hoho bei Gottes Kehle, also, ich brauche Geld. Für die Pracht und für die Herrlichkeit, Majestät. Für das Heilige Land. Alles für Jerusalem. Dieu le veut. Gott will es. Ich bin ein Vorbild, mein Herr. Ich habe 25 Schiffe auf Kiel. Pfeilschnelle Segler und gewaltige Frachtschiffe mit einem Fassungsvermögen von 80 Pferden und 300 Rittern, wobei Diener und Seeleute nicht mitgerechnet. Alle, die mir untertan, tun mir alles nach, verkaufen Hab und Gut und kaufen um den Mammon Waffen und Ausrüstung für den dritten Kreuzzug. Alles für Jerusalem! Dieu le veut! Dieu le veut! Dieu le veut! Es ist höchste Zeit, Dieu le veut, dass wir diesen König ins Morgenland schicken. Dieu le veut. Bei solcher Vitalität und solchem Temperament, die historisch belegt, ist das Abendland in höchster Gefahr. Richard, Löwenherz genannt, saß auf der Briten Throne. Nie trug ein Fürst in England mit höherem Mut die Krone. Bei seinem Namen stieg das Haar vor Schrecken dem, des Feind er war. Der Kreuzzug, es ist der dritte, ist nicht nur tatsächlich passiert, er ist auch notwendig, als Voraussetzung für die größte sowie ertragreichste Übeltat aller Zeiten. Spähend nach dem Eisengitter, bei des Mondes hellem Schein, steht der Blondel mit der Zither vor dem Schlosse, vor dem Schlosse, vor dem Schlosse. Ja, vor was für einem Schloss stehe ich denn? Und das wird sich noch rausstellen, Blondel. Zuerst muss Richard Löwenherz gefangen werden. Ihre Suche beginnt später, nach dem Kreuzzug. Und was mache ich bis dahin? Sie begleiten Ihren König nach Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. In 8 Jahrhunderten wird man formulieren, macht Minne, nicht Kreuzzug. Richard Löwenherz und sein Britenheer warten auf Sie, Blondel. Ich gehe nach Jerusalem, aber ich gehe unter Protest. Die Stadt London ist für einen Kaufpreis von 150.000 Mark Silber angeboten. Ich ersuche Sie höflich, diese Richtzahl in Vormerkung zu nehmen. Sie wird in absehbarer Zeit für einen Mann gefordert. Der Kaufpreis einer Weltstadt für einen einzigen Mann. Wir sind mittendrin im dritten Kreuzzug. Sie hören es. Oh, den Kampfeslärm bitte wegblenden. Das Getöse macht zu wenig deutlich. Das bringt nichts. Auch die Pferde aus dem Spiel. Was sollen denn ein paar herrenlose Gäule vor der Festung Akkorn? Gott will es, Gott will es. Auch das haben wir begriffen. Danke, danke. Die Frage ist, was will Gott? Wir brauchen Informationen bis ins Detail, damit wir erkennen, was Gott will und auf welche Weise. Der von den Bürgerkriegsparteien vereinbarte Waffenstillstand wurde in der vergangenen Nacht entlang der Demarkationslinie mehrfach gebrochen. Die Kanonenduelle forderten von der Zivilbevölkerung einen Blutzoll von 15 Toten und zahlreichen Verletzten. Aufhören, bitte aufhören. Syrien beschuldigt die Ja, ich brauche nicht einen heutigen Zustandsbericht, sondern, und zum besseren Verständnis der größten sowie ertragreichsten Übeltat aller Zeiten, einen aus dem 12. Jahrhundert. Im Archiv haben wir sowas sicher nicht. Nun, hier nehmen Sie mein Manuskript, aber nur die wichtigsten Meldungen. Bitte, bitte. Nahe Osten. Hattin, 4. Juli 1187. Mit seinen Heerscharen hat heute Saladin, der Weise, Gütige und Höchstgestrenge, die Armee der Streiter der Hölle bei den Hörnern von Hattin, allwo der Prophet Jesus von Nazareth seine Bergpredigt gehalten haben soll, vernichtend geschlagen. Von den 63.000 Mann, Ritter und Fußvolk des Christenheeres, wurde die eine Hälfte gefangen, die andere Hälfte getötet. Dazu ein arabischer Augenzeugenbericht. Nach Ende des furchtbaren Kampfes war das Schlachtfeld bedeckt mit Toten und Sterbenden. Ich sah abgeschnittene Köpfe, erloschene oder ausgestochene Augen, verbrannte sowie ausgekohlte Leiber. Als ich sie so liegen sah, fiel mir das Wort des Koran ein. Der Ungläubige aber wird sprechen, ach, wäre ich Staub. Welch süßen Duft strömte dieser schreckliche Sieg aus. Soweit das Resultat dieser Schlacht. Es gleicht aufs Haar den Resultaten aller anderen Schlachten zu allen anderen Zeiten. Zu gefälliger Ausgewogenheit noch ein Augenzeugenbericht von der Eroberung Jerusalems durch die Christen am 13. Juli 1099, also fast auf den Tag 88 Jahre zuvor. Ein Ritter namens Lethold erklomm die Mauer. Kaum stand er oben, da flohen die Verteidiger hinunter in die Stadt und wir verfolgten sie, indem wir erschlugen, was sich uns in den Weg stellte, hinunter bis zum Tempel des Salomon, wo ein solches Gemetzel stattfand, dass unsere Männer bis zu den Knöcheln im Blute warteten. Blut aus 60.000 Körpern, jeden Alters und Geschlechts. Vielleicht aber auch 70.000? Zwei Berichte zum Zustand des Morgenlandes. Es geht um den rechten Glauben der einen und der anderen. Nebenbei freilich auch um ungeheure Schätze des Diesseits. Und es geht nicht nur um Beute, Gold, Silber, Edelsteine, diese leicht transportabel, sondern es geht um komplette Länder, Städte, Dörfer mit allem drum und dran und rundherum, um heilige Stätten, nicht nur wegen der Heiligkeit, sondern auch wegen der Pilgerzüge. Es geht um Häuser, Paläste, um Möbel, vom Schemel bis zur allerfeinsten Intarsienarbeit. Es geht um Teppiche, Spitzen, Linnen, Seide und um Frauen. Gewürze, Spezereien, Duftstoffe, es geht um Wasser, Oasen, Viehherden, um alles, was sonst noch menschlich und was Menschenwerk im Morgenland. Nahe Osten. Damaskus, 4. Oktober 1187. Der Börsenbericht. Durch das Überangebot an Sklaven fällt der Kurs ins Bodenlose. Ein erwachsener, unversehrter und voll arbeitsfähiger Christ kostet nur 3 Denare. Das ist der Preis von einem paar Sandalen. Um wenigstens diesen Preis zu halten, erwartet der Großhandel Stützungskäufe durch die Regierung von minimalst 800 bis 1000 Stück. Der Zustand des Abendlandes, Empörung. Es spricht Papst Gregor VIII. Allen, welche zerknirschten Herzens und demütigen Geistes die Mühsal der Reise ins Heilige Land auf sich nehmen und unter Bereuung ihrer Sünden und dem rechten Glauben zu Tode kommen, verheißen wir, Papst Gregor VIII., die volle Vergebung aller ihrer Verbrechen, sowie das ewige Leben. Also Generalabsolution. Was die Feinde des Kreuzes wider Gott zu wagen, sich nicht fürchten, das lasset uns nun für Gott zu tun, mitnichten zaudern. Es leiden auch die Minnedamen des Richard Löwenherz, nach den Städten benannt, in denen er sie beglückt. Wie vermisse ich dich, mein goldhaariger Herr? Maggie London. Dein Lied, dein Gesang, deine männliche Wenn Kraft. Wenn mir abgeht? Michel Fontenay. Wenn mir abgeht, der zärtliche, wilde, zornige Mann. Nach einer Nacht unsäglich süßen Minnespiels. Simon Angoulême. Hat mein rotblonder Löwe das Kreuz genommen. Spontan. Oh. So wie er alles, was er tut, spontan tut. Sie sind... Ich bin Eleonore von Aquitanien, seine Mutter. Ich buhle nicht. Nein? Oder nicht mehr. Ach so. Wenn mein Richard das Kreuz nimmt, dann als Erster. So wie alles, was er getan oder zu tun vorgehabt, als Erster getan. Oder als Erster zu tun vorgehabt hat. Natürlich. Eines meiner 10 Kinder. Das prächtigste Exemplar. Ich habe ihn kürzlich in London zum König krönen lassen. Jetzt verwalte ich das Reich. Ja, ja. Die Vorbereitungen scheinen endgültig abgeschlossen. Der Zustand des Morgen- sowie des Abendlandes ist bekannt, soweit es unsere Geschichte, die größte sowie ertragreichste Übeltat aller Zeiten, betrifft. Doch nur gezwungen, nicht mit Lust, ging er zum Kampfgewühle. Denn es bewohnten seine Brust die zartesten Gefühle. Womit er oft zu Harfen klang, der liebe Schmerz und Wonne sang. Und was wird aus mir? Ich frage, mein Herr, was wird denn aus mir? Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Er hat den Heiligen Krieg erklärt, in aller diplomatischen Form. muss das denn sein, Majestät? Erkläre ich diesen Krieg nicht, findet dieser Krieg nicht statt. Wie soll dann aber Richard Löwenherz gefangen und in ein Verlies gesteckt werden? Also gut denn. Kaiser Friedrich Barbarossa, unterwegs ins Heilige Land, vom Kampfe sich labend in den kühlen Wassern des Flusses Salew. Ton ab! Bitte sprechen Sie, Majestät. Was unsere siegreichen Adler, was die verbündeten Truppen der verschiedenen Nationen, was die deutsche Wut, die auch im Frieden die Waffen nicht von sich legt, was der schlanke Bayer, was der listige Schwabe, was das umsichtige Franken, was Jütland, was das schwertänzerische Sachsen, was Thüringen, was Westfalen, was das geschäftige Brabant, was das den Frieden nicht kennende Lothringen, was das unruhige Burgund, was die Alpenbewohnerschaft, was das freiwillig todesfreudige Böhmen, was Polen, wilder noch denn seine wilden Tiere, was Österreich, was die Lombardei, was die Toskana, was der flottenlenkende Venetia, was der schiffereiche Pisaner und endlich, was unsere eigene Rechte vermag. Das alles habe ich dem Saladin geschrieben. Und dann, vor den Augen seines eben beschriebenen wie gewaltigen Heeres, ertrinkt Barbarossa im kühlenden Bade am 10. Juni 1190 im Flusse Salew. Schade. Nicht um das, was an mir sterblich, doch sonst. Was für ein unersetzlicher Verlust. Die Weltgeschichte. Welch ein ganz anderer Verlauf. Trotzdem, vielen Dank für dieses Interview, Majestät. Vergessen Sie, meiner Erwähnung zu tun, guter Mann, ist alle Ihre Mühe vergeblich. Ohne mich kein Kreuzzug. Philipp II., Augustus, König von Frankreich, soweit dieses nicht noch englischer Besitz, 26 Jahre alt, Erzgegner des Löwenherz. Haben wir einander uns auch um Frankreich bekriegt, ich und dieser Löwenherz, heftigst bekriegt und ohne Erbarmen, so haben wir im Morgenlande dennoch Seit an Seite und allezeit mutig, treu, opferbereit. Später, davon später, Majestät. Blondel, der Papst, die Minnedamen London, Angoulême und Fontenay, die Königin Eleonore, Barbarossa, Philipp II. Augustus, fehlt für unsere Geiselaffäre die Hauptperson, Leopold, Herzog Leopold von Österreich. Herzog Leopold? Ja. Leopold der V., Herzog von Österreich. Ja. Dieser äußerst bescheiden, wie man hören konnte. Bescheidenheit, damals schon ein urtypisch österreichischer Charakterzug. Oder die Wurzel desselben? Ja. Bescheiden oder auch aus einem triftigen Grund etwas kleinlaut. Als schämte er sich für eine ganz bestimmte Tat? Niemals. Ich bin mit dem, was überliefert, bin mit meiner Reputation in meinen Ländern sehr zufrieden. Ritterliche Rache oder die größte sowie ertragreichste Übeltat aller vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Zeiten? Ich protestiere energisch gegen jedwede der üblichen sowie üblen retrospektiven Unterstellungen. Mein Volk hat meinem bescheidenen Namen Leopold sogar einen eigenen Feiertag eingerichtet. Ja. Also bin ich ohne Fehl. Ja. Der Kreuzzug in allerkürzester Darstellung. Der Sieg gilt Richards Fahnen wert. Die Räuberschar der Türken beherrschte bald sein Flammenschwert aus heiligen Bezirken. Er kämpfte stark durch Liebesglut mit Löwenkraft und Löwenmut. Fährt Richard bereits heimwärts. Was dann geschehen, vermag nur ein Dichter zu beschreiben. Urplötzlich schwärzt Gewitter nach dem blauen Himmelsbogen. Rings flammt der Blitz, der Donner kracht, ins Wutgeheul der Wogen. Und das Geschwader auf der See zerstreut der Sturm wie Flockenschnee. Zweifelt Eleonore von Aquitanien dennoch, dass Richard Löwenherz umgekommen? Geliebter Sohn, mein König, dich soll das Meer verschlungen haben? Man zeige mir den Ozean, der dich, den größten aller Helden unterwirft. Überlebt auch Richard Löwenherz, steht ungebrochenen Mutes, dennoch etwas verzagt, neben den Trümmern seines gestrandeten Superseglers. Hoho, bei Gottes Kehle. Wohin soll ich mich wenden? Wir liegen vor Aquileia, Herr Löwenherz. Aquileia. Und quer durch dieses Abendland ein Riegel wohlwollender Feinde. Links, in Italien, lauert Kaiser Heinrich der VI. In der Mitte Philipp der II., Augustus. Und rechts Wildnis, Urwälder. Da haust das Wiesent und der Bär und dieser kleine giftige Herzog mit den simplen Farben rot-weiß-rot im Wappen. Links, Mitte, rechts. Der weiteste Weg ist in meinem Fall sicher der sicherste. Ich riskier's. Er zieht eine Kutte über, geht als heiliger und frommer Pilger, begleitet nur von einem Knappen. Frischen Mut und auf durchs wilde Österreich. Es ist nun an der Zeit zu erklären, woher seine Feindschaft A. mit dem Kaiser Heinrich dem VI. Ich werde dieses Abendland neu ordnen. Und zwar unter meiner Oberherrschaft und auf meine gediegen teutonische Art. Dabei ist mir der Philipp im Weg und erst recht dieser Raufbold Löwenherz. B. mit dem König von Frankreich. Wer sollte denn diesem Abendland eine neue Fasson geben, wenn nicht ich? Französisch. Das ist zivilisiert und zu höchst kultiviert. Bei diesem Werke, das mich fast unsterblich, sicher aber unendlich reich machen wird, ist mir der Raudi Heinrich im Wege und dieser höchst suspekte Löwenherz. Besitzt er doch neben seiner schaurigen Insel der Briten noch mehr als die Hälfte meines Sonnenreichs. C. mit dem Herzog Leopold, dem V. von Österreich. Kommt da vor Akkon einer an per Luxusschiff, ein Protz, ein Prahlhans, ein geschniegeltes Herrchen, dass wir bereits 2 Jahre vor der Stadt liegen, was zählt dem das? Füttert seine Mannschaft mit Dukaten, so dass meine braven Österreicher beinahe zu ihm rüberlaufen. Und er kauft sich auch das erste Wort, den Oberbefehl. Als ich dann nach tapferstem Sturme als Erster meine Fahne auf die Mauer pflanze, da fetzt er mein Heiligtuch herab, bindet es an eines Rosses Schweif, noch dazu an den eines Österreichischen und lässt dieses mit gewaltigem Handkantenschlag aufs Hinterteil entspringen. Oh Gott. War vom Kreuz bisher nicht die Rede, so doch jetzt wenigstens von Gott. Oh Gott! Leise, leise und ruhig Blut, meine tapferen Ritter. Jetzt sind wir in der Minderzahl. Aber kommt Zeit, kommt Rache. Wir reisen sofort ab aus dem Heiligen Land. Ist Herzog Leopold nach Hause gezogen und König Philipp II. Das aber ist nicht unser Thema. Düsteres ahnend steht Richard Löwenherz bald auf dem Laaberge vor Wien. In dieser mehr unbedeutenden Stadt. Hoho, bei Gottes Kehle. Das also ist Wien. Eine öde Stadt, eine hässliche Stadt, eine schreckliche Stadt in einem barbarischen Land. Und das im Dezember 1192. Was ist ein König ohne Soldaten? Was ohne Leibwache? Was ist er mit nur einem Knechte und als Pilger verkleidet, wenn nicht von entsetzlicher Hilflosigkeit. Und es dichtete ein Dichter. Einst weckt ich seinen Tigersinn durch eine bittere Rede. Der Löwenherz. Wie taub und stumm nahm er sie hin. Der Herzog Leopold. Zu feig zur Ritterfehde. Er floh aus Scham der Christen her. Drum, wenn er einzig recht, dann schwer. Hoffe, Richard, und vertraue, Treue lenkt und leitet mich, und im fernen Heimatgaue betet Mutter still für dich. ist Blondel, des Schlachtens müde, vor seiner Zeit und vor Löwenherz nach England heimgekehrt. Und er ist so treu, dass er bereits auf Suche geht, bevor ruchbar wird, dass sein Herr gefangen, bevor sich jemand zu der größten sowie ertragreichsten Übeltat aller Zeiten bekannt. Hallo! Ah, dort geht er. Geht in Österreich von Burg zu Burg. Nicht stören, nicht aufhalten. Der Treue einen Weg. Hallo, bleiben Sie stehen. Sie meine ich. Was? Me? Können Sie mir sagen, was für eine Burg das ist? Haben Sie mich angeredet? Troubadour? Ich sehe niemand anderen. Wie heißt die Burg vor uns? Ulrich von Wenigzell. Wenigzell? Wenigzell steht nicht in meinem Verzeichnis der Burgen von Österreich. Ich heiß Wenigzell. Sie? Dann gehört diese Burg Ihnen. Ich hab keine Burg, ich bin ein kleinerer Ritter. Ich lasse mich aber dennoch nicht auf offener Straße so formlos anreden. Meine Ehre, sonst besitze ich nichts. Meine Absicht ist, niemanden zu beleidigen. Derzeit nicht, weil auf geheimer Mission. Ich heiße Blondel. Mehr nicht. Kein zu, von der, de, du, van der. Mich adelt der Name meines Herrn, Herr Ulrich von Wenigzell. Ihr Herr ist hochgestellt? Angenommen, es geht nichts drüber. Aber du nicht allerhöchst. König Richard, Held von Osten, sagst du wirklich schon hinab? Muss dein Schwert im Grabe rosten oder deckt dich fern ein Grab? Richard Löwenherz? Ja. Und Sie sind seitdem? Das ist ein Geheimnis, mein größtes. Es wird niemals über meine Lippen kommen. Die wehrhafte Burg vor uns ist Ottenschlag. Die Herrschaften gastfreundlich, doch dieses mit Grenzen. Mhm. Aber 8 Tage bei freier Kost und Logis, das sind für einen derzeit beschäftigungslosen Ritter 8 Tage Logis und Kost. Das Essen nach Bauernart, aber reichlich. Es gibt hier ein Verlies? Der Wein, purer Essig, Blondel. Doch noch 2 Kannen. Wo finde ich das Verlies, Wenigzell? Die Minne bei der guten Frau von Ottenschlag fällt etwas schwer, ist man durch die Genüsse Akons verwöhnt. Der Friede hat auch seine hässlichen Seiten. Ach, Akon. Beschreiben Sie mir endlich den Weg zum Verlies, Wenigzell. Sie kennen sich in unseren Sitten anscheinend nicht aus, Meister Blondel. Nach hiesiger Ritterart ist es das Vulgärste, wohl einen Gastgeber nach seinem Verlies zu fragen. Das ist sein Safe. Das ist seine Sparkasse. Dort bewahrt er sein Vermögen auf. Jede Geisel hat Goldeswert. Menschenwährung ist die krisensicherste Währung, Troubadour. Spähend nach dem Eisengitter bei des Mondes hellem Schein steht der Blondel mit der Zither vor dem Schlosse. Aha. Tja, der Reim geht nicht auf, Troubadour. Außerdem spielt Blondel Laute, nicht Zither. Nehmen wir das als einen Fall poetischer Freiheit, nun gut, aber welche Laute reimt sich dann auf Eisengitter? Ha? In London klagt und jammert Eleonore von Aquitanien nicht, die Mutter, eine großartige Frau, die das Königreich verwahret, sondern sie handelt. An meine Herzöge, Grafen, Barone und an meine sonstigen Untertanen. Man soll Gold und Silber bereithalten und Edelsteine sammeln. Lebt Richard Löwenherz noch? Dann kommt uns das außerordentlich teuer. Das ist der Wille der Königin Eleonore, der Verwahrerin des Reichs. Noch auf gelingende Flucht und auf glückliche Heimkehr hoffend, ist Richard Löwenherz in dem kleinen Dörflein Erdberg bei Wien. Erdberg, das nicht auf die verruchteste Freveltat aller Zeiten sinnt, sich eher bieder und mit Frohsinn auf die heilige Nacht des Jahres 1192 zu besinnen beginnt. Weihnachten. Wir tun daher als akustische Aufmerksamkeit ein Glockenspiel zu unserem Erdberger Lied. Soeben verlässt Richard Löwenherz in schwarzer Pilgerkutte das sogenannte Rüdenhaus in Erdberg. Eine mehr wohlfeile Herberge. Doch wer folget ihm auf dem Fuße? 2 zwielichtige sowie finstere Gestalten. Schau, Risi, wie der da geht. Wer, Beute? Na, wer schon der da? für uns. Wie geht der da denn, Buldi? Anders, er geht anders. Wieso anders? Er hinkt nicht und er zieht auch keinen Fuß nicht Er los. Geht aber anders. Anders wie mir Erdberger. Hey, Buldi, was du da wieder einbützt hörst? Ich hab's, Risi. Er geht aufrecht und er geht schnurstracks geradeaus. Und wir? Wie gehen denn wir, Buldi? Mehr seitlich, schräg und deutlich vornüber geneigt, gebückt halt. Na, von wegen dem Griesen und von wegen dem Hutziehen. Der grießt nicht. Der kennt auch niemanden hier in unserem Erdberg. Kennt er niemanden? Ist er in Erdberg fremd? Ist er in Erdberg fremd? Ist er sicher auch in ganz Österreich fremd? Bist du aber schlau, Buldi. Ist er in ganz Österreich fremd? Dann ist er vielleicht gar der, für den eine sehr gute und hohe Belohnung ausgesetzt ist. Der? Den meinst du, Buldi? Den mein ich. Ja, dann fang ihn. Ich? Ja, so kurz vor Weihnachten könnten wir eine kleine Aufbesserung schon brauchen. Ja, ihn fang er, wenn er wirklich der ist? Ja. Der hat doch fünf dicke Ritter auf einmal in Gatsch. Gatsch, das heißt so gut wie Dreck auf Deutsch, Buldi. Ist er hier fremd, dann ist er ein Ausländer und dann müssten wir eigentlich auch Rücksicht auf ihn nehmen. Ja. Ach was, fang ihn, den feinen Herrn, Buldi, fang ihn. Nein, ich schleiche ihm lieber noch. Und bei der nächsten Gelegenheit. Dann zeig ihm wenigstens an. Dann zeig ich ihm an, Risi, bei der nächsten Gelegenheit. So wähnt ich von Gefahr mich frei. Bald aber, bald entdeckte, luchsäugige Verräterei, wer in der Kutte steckte. Hochfreute, da rupp der Herzog sich, und seine Söldner fingen mich. Man sollte beim Kauf von Brot und Hähnchen nicht mit einem goldenen Byzantiner zahlen wollen. Nicht in dem Dörflein Erdberg bei Wien und nicht Anno Domini 1192. Aber selbst heute zahlte man in Erdberg und auch irgendwo anders, zum Beispiel mit Rubel. Aus diesem profanen Anlass, aus göttlicher Gerechtigkeit, wie die in Erdberg zu übertreiben beliebten, wurde am 15. Dezember 1192 im einfachen Pilgerkleide eine höchstgestellte Persönlichkeit entdeckt, gefangen, dem Herzog Leopold V. ausgeliefert. Hoher Herr, mein Rang erlaubt mir nicht, Sie zuerst anzusprechen. Entgegen allem Recht und Statut bin ich Ihr Gefangener. Wie sollte ich das erste Wort haben? Oh, Sie sind nicht mein Gefangener, hoher Herr. Ich habe Sie zu Gast genommen, mit allen gebührenden Ehren. So sehe ich das. Bin ich also frei? Ja, soweit das die Ausübung meiner Gastfreundschaft, diese im ganzen Abendlande gerühmt und beliebt, nicht schmälert. Wie lange gewähren Sie mir Ihre im Ausland so berühmte und so beliebte Gastfreundschaft? Wer seine Gastfreundschaft begrenzt, zeitlich, ist ein miserabler und überaus tadelnswerter Gastgeber. Was soll das Gerede, mein kleiner Herzog? Machen wir es wie vor Akon. Wie vor Akon? Dazu brauchten Sie meine Fahne und ein Pferd, Löwenherz. Das Pferd, damit Sie meine rot-weiß-rote Fahne an dessen Schweif anbinden können. Pferde und Fahne sind in meiner Gastfreundschaft allerdings nicht vorgesehen. Ich schlage vor, wir tragen unseren Zwist im Zweikampfe aus. Aber wie soll ich kämpfen, wo ich strafen muss? Strafen? Mich? Den Löwenherz? Ja, wer sind Sie denn, Sie Zwitterzwerg vom östlichsten Ende der Welt? Wachen! Wachen, herbei! Lassen Sie sich von Ihren Leuten festhalten, Sie Wichtel im Anzug eines winzigen Herzogleins. Denn ich hole Luft, ich fülle meine Blasbälge und ziehe sie an mich und ziehe sie hinein. Ein Staubkorn, mehr sind Sie nicht für mich. Kämpfen Sie jetzt mit mir. Ich habe Sie vor Ihrem Gesinde tödlich beleidigt. Also, kämpfen Sie. Suchen Sie den Zweikampf mit mir. Sind Sie also nicht auf dem Heimweg, wie vorgegeben, sondern Sie stellen mir nach. Noch dazu in meinem eigenen Land. Ich empfehle Sultan Saladin als ritterliches Vorbild, Herr. Den Saladin? Schau an, den Saladin. Ein Erzfeind, aber was für ein Ritter. Schickt mir mitten in der Schlacht zwei prächtige Pferde, als mir meines unter dem Leib weggestochen. Also, Mann gegen Mann. Mit dem Schwert oder mit der Lanze? Töte ich Sie, meinen Gast? Beschimpft mich das gesamte Abendland. Töten Sie mich? Hoho, bei Gottes Kehle, das werde ich auch tun. Bieten Sie mir endlich die Gelegenheit dazu. Verhindere ich nicht, dass Sie die Todsünde des Mordes an Ihrem Gastgeber begehen, bringe ich Sie um die ewige Seligkeit. Das, Löwenherz, dürfen Sie selbst Ihrem Todfeind nicht zumuten. Es ist also eine Preisfrage. Wie viel bin ich Ihnen wert? Was verlangen Sie für mich? Nix für Kost und Logis, solange Sie auch mein Gast bleiben müssen. Die feige Rachgier lag im Hain, dem Löwen aufzulauern. Sie fing ihn listig, schloss ihn ein in finstere Kerkermauern. Doch Treue leitet Blondels Lauf, bald Löwe springt dein Kerker auf. Das Dichterwort, die Flügel desselben, flattern etwas voraus. Währenddessen studiert Blondel immer noch das Verlies und die Sitten im gar schönen Ottenschlag. Ein leeres Verlies zeigt man möglicherweise nicht gern. Ich habe aber einen wertvollen Gefangenen. Ach ja? Helfen Sie, Meister Blondel, fassen Sie mit an. Der Deckel ist gut und gern zwei Männer schwer. Alles dann, hopp! Ein Steinderl? Bitte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Haben Sie gehört, wie es aufgeschlagen ist? Ja, ja. Noch ein Steinderl? Bitte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sie hören, wie tief mein Verlies ist, Meister Blondel. Ich sehe aber nichts, Ottenschlag. Ich sehe niemanden. Er ist sicher nur da. Hier kommt keiner raus. Ich darf, Herr von Ottenschlag, ein kleines Lied hinuntersingen. Aber ja, Meister Blondel, vergnügen Sie mir nur meine Geißel gehörig. Ein Lied, das stärkt seine Widerstandskraft. Umso länger und umso besser hört er mir. Der minne Pfeil im Herzen lieg ich weit unter. O süßer Wonne Schmerzen, bin nur dir ich ewig nah. Hätte zurücksingen müssen, die zweite Strophe. Das ist nicht der, den Sie suchen, Meister Blondel. Das ist der Sohn von meinen Nachbarn und Freund, der junge Herr Falkenstein. Er ist ein Pfand, ein Bürger. Hallo, Herr von Falkenstein! Ja! Geht's gut, Herr von Falkenstein? Ja, es geht ausgezeichnet! Sie Schurke! Sie Räuber! Brauchen Sie Ratten? Von denen gibt's da eine ganze Menge! Ja, alles dann, viel Vergnügen! Und ebenfalls währenddessen gibt Leopold der Fünfte, Herzog von Österreich, Anweisung, was mit seinem Pfande zu geschehen habe. Man soll Richard den Ersten, König von England, Löwenherz, Sohn der Eleonore von Aquitanien, die gelegentlich mit Messalina, manchmal auch mit Melusine verglichen wurden, und des Heinrich Plantagenet, auch Heinrich der Zweite von England, mit allen Ehren, die dem hohen Gast gebühren, keinen Buchstaben der höfischen Etikette missachtend, von meinem Volke nicht über das Maß belästigt, doch keineswegs bejubelt, nach der Feste Dürnstein eskortieren. Ohne Fessel, doch beschützt von einer Hundertschaft ausgewählter Ritter mit entblößten Schwertern. Die Schwerter entblößt aus Ehrerbietung und keineswegs, wie mir die Geschichte einstens vorwerfen wird, für den schnellen Zustich. Falls meinem Gaste Außergewöhnliches einfallen sollte, zum Beispiel einen anderen Weg zu nehmen, als den, der für den hohen Gast vorgesehen und gesichert. Doch scheint auch der treue Vasall Hadmar der Erste Kuenring, die rechte und die linke Hand des Herzog Leopolds, in Sachen Sicherung und Verwahrung wertvollster Personen bestens erfahren. Für die Sicherung der Wege zu Wasser und zu Lande bin ich Experte. Sagt man uns stolzen Herrn Kuenring auf Burg Dürnstein auch nach, wir hätten die Straße durch die Wachau mit Balken und den Donaustrom mit einer eisernen Kette gesperrt? So ist wahr daran, dass wir immer nur den Weizen vom Spreu gesondert. Ökonomie, soweit mein starker Arm reicht, so liegt auch meine Zwingburg Dürnstein inmitten lieblicher Weingärten, wo auf duftigem Sandboden der gut edle Flohhaxenwein so über alles Maß gedeiht. Ah, von Wien her naht die Kavalkade. Wenn in einem Verliese, dann ist der hohe Gast Richard Löwenherz in meinem Verliese sicher. Die Zugbrücke. In dies Verlies, drei Schritte lang, wohin kein Lichtstrahl irrte, und nie ein lautes Lebensdrang, als wann die Eule schwirrte. In dieser Werkstatt für den Tod verdammt mich des Herzogs Zorngebot. Mutig dringen indes Blondel und Wenigzell, wenn ein kostbarer Raub versteckt, dann wo, doch nur in unwegsamer Einöd. Dringen also durch die Urwaldeinsamkeit an dem Bächlein kleine Krebs. Von den Stationen des Liedermachers Blondel von Burg zu Burg in Österreich sei nur noch die eine nicht vergessen, weil hier zum guten Beispiele der Bevölkerungsschwund durch schreckliche Kriege auf gar leidenschaftliche Art wie selbstlose bis gloriose Weise egalisiert zu werden verspricht, mit hoffendem Ausblick auf Epochen totaler Gleichheit. Herr von Oberranner, heißt Ihre Geisel vielleicht Richard? Richard? Den, wenn ich hätte. Richard! Ein Schatz von unvorstellbarem Wert. Meine Burg könnte ich ausbauen mit dem modernsten Kriegsgerät und uneinnehmbar. Eine kleine Armee und dann kurzer Prozess mit meinen Nachbarn. Auch der Kaiser wäre für mich zu gewinnen. Oder gar der Bischof von Passau. Dann, ihr Herren, wäre mir der größte Gau als Lehen sicher, erblich sicher. Und ich, der Oberranner, ein Fürst. Nehmen Sie doch noch von dem Kraute, ihr Herr. Oh. Ich habe es selbst getreten. Ah. Kein fremder Fuß hat dazu Zugang. Gelte es nicht als unzüchtig, Herr von Oberranner, müsste ich die Beine Ihrer Frau Hedwig bewundern wollen. Trotz eurer lockeren Rede vertraue ich euch meine Hedwig an. Oh. Ein Sprichwort sagt, zwei Herren vor dem Lager einer begehrenswerten Frau, das ist gleich kein Herr vor ihrem Lager. Wenn wir aber beide, Meister Blondel und ich, untereinander einig... So kann ich meiner Hedwig nicht helfen. Recht geht vor Tugend. Was alles muss ich für mein Recht auf mich nehmen? Jus primen octis. Alle schauen mir gleich in der ganzen Gegend. Immer schaue ich mich an, schaue ich jemanden an. Täglich begegne ich in meinem Dörfern mir selbst. Dann werde ich mit mir uneins. Bin ich das, der mir da entgegenkommt? Bin ich dann noch ich? Bin ich nicht mehr ich? Wer bin ich dann? Ja. Erst seit ihr aus dem Krieg ist, ja, hat er diese Zweifel. Bleibt mir der geringe Trost, dass ich durch das Jus Primae Noctis meine Leibeigenen veredle. Ja. Von Generation zu mir heraufzüchte. Ja. Bis wir dann eines Tages alle gleich fromm, tüchtig, züchtig und edel. Edel und alles Herrn. Mein Pferd. Reitet Bertram von Oberranna in die Abendsonne hinein und seinem Rechte entgegen. So viel etlicher Mühe sind doch vier junge Paare an diesem Tage zusammengetan. Verschläft Blondel, der große Troubadour, die letzte Nacht vor seiner unerhörten Entdeckung, Und es verschläft Herr Ulrich von Wenigzell, was aufmerksame Zuhörer sicher bereits befürchtet. Aber suchen und finden beide dennoch den rechten Weg. Spähend nach dem Eisengitter, bei des Mondes hellem Schein, steht der Blondel mit der Zither vor dem Schlosse Dürnstein. So sind Burg und Endreim endlich gefunden. Dieses Dürnstein, das ist ja eine hochmoderne Burg, Meister Blondel. Das Verlies hat sogar ein Fenster. Ein Verlies mit Fenster? Dass ich das noch erlebe. Los, machen Sie die Probe, bevor jemand kommt. Der minne Pfeil im Herzen, lieg ich weit wunder. O süßer Wonne Schmerzen, bin nur dir ich ewig nah. Wieder nix. Der minne Pfeil im Herzen, lieg ich weit wunder. Ha! Oh. Horch, da tönt es leise, leise aus dem Burgverlies empor. Eine wohlbekannte Weise klinget an mein lauschend Ohr. Sein Stühl, man versteht ja den da unten nicht. O süßer Wonne Schmerzen. Richard. O süßer Wonne Schmerzen. Wie ein Freudenruf, ein Trauter, schallt mein Eigenlied mir zu. Und mein Ahnen sagt mir lauter, suche treu, suche treu, suche treu, so findest du. Blondel, mein treuer Troubadour, bist du's denn wirklich? Gewissheit! Wir haben sie, die Gewissheit. Ja. Den ich sucht auf meinen Bahnen. Ach, mein König, ach, mein König, ach, mein Meister König, Blondel, ach, Meister Blondel, hey, Sie haben eine Menge Strophen gedichtet, aber die können Sie jetzt nicht alle singen. Wir müssen fort und wieder zurück. So schnell es geht, wir beide auf nach England. Wir beide? Wir beide. Wieso müssen wir beide nach England? Auch ich habe geholfen, den Richard Löwenherz zu finden, Meister Blondel. Und dafür werde ich mir in England mein Schärflein Gold holen. Aber das ist meine Treue, meine Entdeckung, meine gute Nachricht. Ich reise allein. Es könnte Ihnen etwas zustoßen, Blondel. Etwas Gefährliches. Gefährliches? Ja, lebensgefährlich. Mir? Und möglicherweise schon im nächsten Wäldchen. Wieso sollte mir, einem bettelarmen Troubadour, etwas zustoßen? Mörderisches könnte Ihnen zustoßen. Schon hier. Schon hier. Bei mir, knapp vorm Verlies der feste Dürnstein. In unmittelbarer Nachbarschaft Ihres geliebten Königs. Sie Schurke, Sie Mörder, Sie Falot! Also? Also gut. Gut. Kommen Sie mit nach England. Ich komme mit. Und als Ihr alle Zeit und in jedweder Situation getreuer Freund. Reiten die beiden los. Reiten so schnell sie können. Reiten fast ohne Rast. Ihre Nachricht aber ist schneller. Es ist entdeckt... Eine Ehrenschuld, sag ich da immer, Resi. Der Richard Löwenherz ist infolge einer Ehrenschuld auf der Zwingburg Dürnstein inhaftiert. Das war eine österreichische Formulierung. Andere Schlagzeilen lauten anders. Leopold der Fünfte, Herzog von Österreich, bekennt sich zur Geiselnahme. Leopold der Fünfte, Herzog von Österreich, bekennt sich zur Geiselnahme. Stehen alle, die das Kreuz genommen, große Fürsten in besonderem Maße, stehen Kreuzfahrer also unter dem Schutz des Heiligen Vaters, damit nichts sie abhalte, aber auch nichts sie gefährde, vor, während und nach dem Kreuzzuge. So dürfen sie nicht befehdet, nicht in ihrer Ehre verletzt, verwundet, getötet und besonders nicht, was sonst üblichem Brauche glänzend bestätigt, gefangen gesetzt werden. Fragt die abendländische Öffentlichkeit im Präzedenzfalle Löwenherz nach dem geltenden Rechte, aber auch nach der vermutlichen Höhe des Lösegeldes. Ein Taler Kopfprämie für den hohen Herrn, das war zu wenig, Boydie. 10.000? Unter 20.000 Mark Silber? Ein guter Preis. Wäre dieser Löwenherz bei mir nicht zu holen? Mehr würde mein gesamtes Reich nicht für mich aufbringen. Aber mit einem Beutel Goldfüchse waren wir schon zufrieden gewesen. Denke ich daran, was wir wert sind, reicht das gut und gerne für einen König. Damals schon das Dilemma, und dieses damals schon klassisch, so ein Recht formuliert, paraffiert, unterzeichnet, gesiegelt, feierlich verkündet, beim Blute Christi beschworen und sicher hinterlegt. Wer setzt es durch? Das Lösegeld, wer zahlt es? Die erste Forderung? 50.000 Mark Silber für meinen Sohn. Ein Bettel für diesen Sohn. Hat man 50.000 Mark Silber zur Hand? Das sind 12.000 Kilogramm reines Silber. Aber will ich dir England wieder übergeben? Will ich dich, den Schönsten, den Stärksten und den Klügsten meiner Söhne, wieder in meine Arme schließen? Was für ein unerhörter Preis. Weiß auch der Papst, jetzt Cölestin der Dritte, nicht guten Rat? Richard und Leopold, sind nicht beide meine liebwerten, tapferen, willfährigen Söhne? Für welchen entscheiden, da doch der verlorene Sohn viel mehr in der Gunst des Herrn steht? Wäre die Frage zu stellen, welcher der beiden Söhne verloren. Doch hören wir Philipp den Zweiten, Augustus. Unerhört! Fängt mir dieser Leopold den Löwenherz? Warum ist dieser arrogante Dandy nicht über mein Frankreich gezogen und jetzt in meinem Verlies? Zweitens muss ich den Schwur halten, den ich vor Akkon geschworen, die französischen Länder des Löwenherz nicht anzugreifen, mir nichts einzuverleiben, ehe er nicht glücklich heimgekehrt. Also bin ich doppelt geschädigt. Und Kaiser Heinrich. Es hat er mein Lehensmann, dieser Leopold von Österreich, einen gar fabelhaften Fang gemacht. Er muss das Lösegeld mit mir teilen. Falls es mir nicht gelingt, ihm seine goldene Beute auf die bequemste Art und auf die billigste Weise abzujagen. Nachfrage erhöht den Preis. Und das gilt auch für Geisel, besonders wenn sie königlich. Für die Freilassung unseres Königs, Richard der Erste, Löwenherz, ist im Reichsrate eine Forderung in der Höhe von sage und schreibe 50.000 Mark Silber zugegangen. Was für ein Wucher! Diese Forderung ist nicht das Lösegeld. Was für eine Niedertracht! Diese ungeheuerliche Forderung ist ein Bußgeld für die verminderte Ehre und die gesamtabendländische Reputation eines gewissen Leopold von Österreich. Kennt einer der Herren des Rats diesen Schurken? Es handelt sich um den 5. oder um den 6. Leopold. Genau weiß ich das nicht. Im barbarischen und völlig unzivilisierten Osten gibt es viele dieser Sorte. Zu viele. 50.000 Mark Silber für eine Ehrenkränkung. Angeblich verursacht von unserem König, Richard dem Ersten Löwenherz vor Akkon. Geht es um Ehre? Wieso nimmt dieser Leopold Silber? Nimmt er Silber für seine Ehre? Ist seine Ehre bezahlbar? Ist seine Ehre bezahlbar? Was ist das dann für eine Ehre? Hätte Löwenherz den Heldentod erlitten, wäre er direkt ins Paradies, da er ja das Kreuz genommen und für das Kreuz hinüber, wenn auch beweint. Wie lange? Dann ein Denkmal. Was kostet das schon? Meldet sich im Herrenhaus Ruhl, Dekan der St. Pauls-Kathedrale, zu Wort und sagt über diese Österreicher: Ihr ganzes Wesen ist barbarisch. Sie sind ungeschlacht im Reden, schmutzig in der Kleidung. Ihr Körper starrt vor Unsauberkeit. Ihr Zusammenleben gleicht eher dem der wilden Tiere als dem der Menschen. Ruft Kaiser Heinrich der VI. Zum Reichstag nach Regensburg. Und da kommen sie schon. 4.500 Ritter in glanzvollen Rüstungen. Fast alle mit geschlossenem Helm. Seit dem 3. Kreuzzug in Mode. mit fantastischen Helmzeichen, vom Geweih bis zur Adlerschwinge, mit Wappen und Knappen. Was für eine Farbenfreude, was für eine Pracht, was für ein Luxus. Obwohl Europa ausgeblutet. Beordert der Kaiser vor allem seinen Vasallen Leopold V. nach Regensburg und zu sich. Sie haben den Löwenherz mitgebracht, Leopold von Österreich? Ja, mein Kaiser. Übergabe morgen. Möglichste Geheimhaltung, keine Zeugen, Zeitpunkt vor Sonnenaufgang. Nicht morgen. Morgen nicht, mein Kaiser. Sie liefern mir also den Löwenherz nicht aus? Nein. Mein Kaiser. Und wenn ich befehle? Befehlen können Sie's. Den Löwenherz haben Sie deshalb noch lang nicht. Ich könnte Sie als meine Geisel nehmen. Leopold von Österreich. Auf Zeit, bis ich den Löwenherz in meinem Verlies habe. Darauf bin ich vorbereitet, mein Kaiser. Es wäre auf jeden Fall ein Tausch unterm Wert. Wer zahlt schon was für einen Herzog aus Österreich? Prüft man auf dem Reichstage zu Regensburg nicht nur Mut und Bravour im Kampfsport? Es wird auch auf Tafelfreuden und auf höfisches Liebesspiel nicht vergessen, nebst unbeschreiblichen Belustigungen für die hohe Gesellschaft, Schmausen und Schlemmen, Lachen und Trinken, Singen, Tanzen, Turteln. Und nächtens blüht der Liebe manch feurige Rose. Ich kann mir den Löwenherz auch mit Gewalt nehmen. Bei Anzeichen von Gewalt bringt mein guter Hartmar von Kuhenring den Löwenherz zurück in seine feste Dürnstein. Von Regensburg bis Dürnstein ist's weit. Die Wege sind unsicher. Was dann, wenn ihr Kuhenring unterwegs umstellt und kassiert wird? Tötet er den Löwenherz, dann haben wir beide nix. Glücklich darüber, nach angebrachter Wut und Trauerfrist, wären nur die Engländer. Was fordern Sie? Es ist bereits gesagt, was mir für meine verletzte Ehre zukommt. 50.000 Mark Silber. 50.000? Das zahlen die Engländer niemals. Und wenn sie es zahlen, was bleibt dann mir? Das richtet sich nach der Summe, die Sie wieder von den Engländern für Löwenherz fordern, mein Kaiser. Ein überaus erfolgreicher Reichstag. Muss der Kaiser doch mehr fordern, eine Macht- und Prestigefrage, als sein Herzog zugesprochen bekommen soll. So lautet die Forderung 150.000 Mark Silber, das Dreifache des ursprünglich geforderten Lösegelds. England bietet 80.000 Mark Silber. Man lacht. Wird Richard Löwenherz gegen eine Schuldverschreibung von 50.000 Mark Silber, gegen einen Barscheck also, an Kaiser Heinrich VI. Ausgeliefert? 90.000 Mark Silber für meinen Sohn. Man lacht wieder. 100.000 Mark Silber für meinen Sohn. Jetzt wird nicht mehr so sehr gelacht. Muss Löwenherz jetzt auf Burg Trifels einsitzen, inmitten all der Reichskleinodien? Er teilt jede Kanne Wein mit seinem Kerkermeister und Löwenherz kann erzählen, unterhalten, amüsieren. Die Reichskleinodien können das nicht. Oh, bei Gottes Kehle. Wir haben sehr lange gegen die Sarazenen gekämpft und sind dadurch einander näher gekommen. War dann einer müde, legte er die Waffen ab und mischte sich unter jene, die gerade eben nicht kämpften. Freund neben Feind. Es wurde gescherzt, gesungen, getanzt. Man hat sich einfach als Abwechslung vom groben Kriegshandwerk auch der Freude hingegeben. Und Richard Löwenherz schreibt an Eleonore von Aquitanien, seine Mutter: Wisst, dass wir den Besuch unseres sehr lieben Kanzlers William, Erzbischof von Ely, gehabt haben. Nach einem Gespräch mit dem Kaiser hat er erreicht, dass wir von der Burg Trifels aus, wo wir gefangen waren, den Kaiser in Hagenau getroffen haben und von ihm und seinem Hof mit allen Ehren empfangen wurden. Kann er wieder erzählen, unterhalten, amüsieren. War ein interessanter Zweikampf. Entbrannt hörten alle anderen Krieger auf zu kämpfen und schauten den Tapferen zu. Steigt der tapfere König aus der untersten Etage aus dem Verlies langsam höher in freundlichere Gemächer und gewinnt von Burg zu Burg Freundschaft und Zuneigung, so zu Worms, wobei auch die Minne nicht ganz ausgespart. Denkt an Mandelmilch, hohe Frau, in der zu kleinen Bröcklein aufgeweichtes frisches Weißbrot schwimmt. Frische Fische einer äußerst delikaten, doch mir unbekannten Art. Diese gesotten, hohe Frau. Suppe von ausgelösten Krebsen in Wein und mit Gewürzen versetzt. Feigen in bestem Ravioli-Wein, getunkt in gesponnenen Rohrzucker. Ein Plätzchen von der Größe zweier Hostien und aus süßem Schaumteig. Fordern wir Heinrich der Sechste, deutscher Kaiser, als Abgeltung unseres Geisels König Richard der Erste Löwenherz aus unserer Obhut eine Entschädigung von 150.000 Mark Silber, wobei 100.000 Mark Silber bei Freilassung unseres Gefangenen zu erlegen sind. 50.000 zu späterer Zeit, wobei diese 50.000 Mark Silber aber durch 200 angesehene Geisel, die bis zur Restzahlung mir übergeben werden, gesichert sein müssen. Wird die Krypta der St. Paulskathedrale zum Sammelort für Säcke mit Gold und Silber und der unzähligen kostbaren Gefäße, die aus dem ganzen Land herbeigeschafft. Hält indes der überaus wertvolle Gefangene, der Held des Morgenlandes, Hof zu Speyer. Hoho, bei Gottes Kehle! Und einmal führten junge Knechte, Christen und Sarazenen, eine heitere Schlacht auf und äfften uns Ritter auf gar köstliche Weise nach. Wie habt ihr diese Schmach ertragen, Löwenherz? Schmach? Sage ich einmal zu einem Sarazenen vor mir auf der Mauer: Hey du, wie lange werden die Erwachsenen sich noch schlagen? Vorwärts! Lasst doch eure Kinder mit unseren raufen. Das ist geschehen. Und das war einer der schönsten Tage vor Akkord. Prüft eine Delegation des Kaisers in der Krypta der St. Paulskathedrale zu London Gewicht und Qualität des Lösegelds. Eine Kanne, schwer Silber mit applizierten Goldplättchen. Ein Messkelch. Sehr schwer, daher kaum Gold. Vermute Blei, dieses vergoldet. Das ist Gold, Sie Cretin. Und ob das pures Gold ist. So. Und jetzt kann er nachprüfen, was für ein gediegenes Metall das ist. Mainz, 2. Februar 1194. Heute versammeln sich allerhöchste sowie gnädige Herrschaften zu einem wohl einmaligen Staatsakte im Schlosse von Mainz. Vor seinem Prunksessel und prächtigst ausstaffiert. Kaiser Heinrich der VI. Mit 3 Schritt Abstand Herzog Leopold der V. von Österreich. Im schlichten Elbler Gewande. Doch zwischen den beiden der Held, ein Recke, strahlender König mit goldblonder Mähne. Es tritt nun Eleonore, Königin von Aquitanien, ein, mit zahlreicher Eskorte, berühmteste Herren, Bischöfe, Herzöge, Grafen. Und einer, der jetzt nicht fehlen darf. Blondel. Alias Jean der II. Denel. Mit seiner berühmten Laute. Ringsum staunt vom frohen Kreise, stürzt der Held dem Sänger zu. Gut bewährt hat sich die Weise. Suche treu, suche treu, suche treu, so findest du. Stille, diese sehr still und peinlich. Ist dieses Lied laut Protokoll nicht vorgesehen? Muss sich auch Löwenherz hüten, dem Sänger Blondel zuzustürzen? Könnte jede unprotokollarische Regung oder Bewegung als Fluchtversuch aufgefasst werden? Hoffen wir, dass die Zeremonie nicht gestört oder gar vereitelt wird. Ist das Silber gezählt? Es ist gezählt, Majestät. Stimmt die Summe von 100.000 Mark Silber? Die Summe stimmt und die Qualität, Majestät. Man übergebe mir, wie vereinbart, 200 edle Herren als Schuldpfand für den ausstehenden Rest Silber. Lasst uns nicht so lange schmachten, Löwenherz. Vergiss alles, nur auf mich. Vergiss alles, nur auf mich. Wie für dich als Geisel schmachten, Löwenherz. Vergiss alles, nur auf mich. Vergiss alles, nur auf mich. Sorge gut für mein Weib und meine 8 Kinder. Vergiss alles, nur auf mich. Also erkläre ich, dass meine Ehre wiederhergestellt. Ja, und so gebe ich, Heinrich der VI., deutscher Kaiser, dich, Richard Löwenherz, deiner Mutter und deiner Freiheit wieder. Mein Richard Löwenherz. Endlich. Ein Zitat. Als Eleonore und Richard nach all den aufregenden Verhandlungen endlich den Rhein hinunter zur Nordsee fuhren, geschah es unter dem Jubel der Bevölkerung und den ostentativen Freundschaftsbezeugungen der deutschen Fürsten. Sie werden in Köln vom Erzbischof empfangen. Es wird die Messe von St. Petrus in Banden zelebriert. Ich weiß jetzt, dass der Herr mir seinen Engel geschickt, und mich aus den Händen von Herodes befreit hat. Ist Richard Löwenherz frei? Zählt für mich nur Richard Löwenherz. Eine Nacht ohne Beispiel. Mein blonder König. Spring mich an, Löwenherz. Ich schließe mein Fenster für sonst alle, die Minne suchen. Haben sehr viele für den Richard Löwenherz etwas getan. Niemand aber etwas gegen die Geiselsitte. Nichts getan? Der Papst. Ich habe gegen einen liebwerten Sohn, gegen Leopold den V. von Österreich, gegen einen meiner großen und stets zuverlässigen Söhne den Kirchenbann ausgesprochen. Ist das denn nichts? Nichts getan? Und der König von Frankreich. Nur bis der Löwenherz frei. Dann aber wieder sofort in den uralten Krieg gegen ihn. England ist ausgeblutet, schlecht gerüstet. Ich siege. Ist das denn nichts? Kaiser Heinrich der VI.? Das Geld genommen und gerüstet, den zweiten Krieg gegen Sizilien finanziert und gewonnen. Will ich doch der alleinigen Herrschaft mich bemächtigen und Herr werden über alle umliegenden Reiche. Ist das denn nichts? Fehlt noch Leopold der V. von Österreich. Geld genommen und damit Wiener Neustadt, die Getreue, Burg La an der Thaya gegen die Böhmen, die Hainburg gegen die Ungarn und Wien befestigt, nebst unbeschreiblich prächtigen Turnieren. Ist es denn nix? So endet die ertragreichste Geiselaffäre aller Zeiten. Mit dem befriedigenden Hinweis, was mit dem Lösegeld geschehen ist, keineswegs total verloren. Es gibt Überreste an Mauerwerk, man kann sie besichtigen. Und es gibt das Lied des Liedermachers Blondel von der Treue. Wohl mir, du lebst, komm an mein Herz. So fest vereint in Freud und Schmerz. Lass uns dereinst erbleichen. Bleibt neben Mauerwerk, dieses äußerst verwittert, und einem Treuelied ein überaus prachtvolles Tableau, was wir dem Morgenlande alles verdanken. Den Mais, den Reis, die Zitrone, Safran, Pfeffer, Muskat, dann Rohrzucker, Baumwolle, Papier, auch Schminke, vielerlei Parfums und die Farbe Lila, dann Rittertugenden und edle Minnespiele. Und noch etwas verdanken wir dem Morgenlande. Die Null. Wegen ihrer ungeheuren Bedeutung stelle ich sie dorthin, wo sie hingehört, an den Schluss. Wohl mir, du lebst, komm an mein Herz, so fest vereint in Freud und Schmerz, lass uns dereinst erbleichen. Dieu le veut, Gott will es. Die größte sowie ertragreichste Übeltat aller Zeiten. Ein History-Fiction-Spektakel von Franz Hiesel. Die Geschichte dieses historischen Ereignisses erzählte Thomas Holzmann. Gespielt wurde sie von Simon Rühack als Richard Löwenherz, König von England. Michael Thomas als Jean Denel, genannt Blondel. Und Luise Martini als Eleonore von Aquitanien, Mutter des Löwenherz. Leopold der V., Herzog von Österreich, Hubert Berger. Kaiser Heinrich der VI., Helmut Wild. Philipp der II., Augustus, König von Frankreich, Jürgen Thormann. In weiteren Rollen des niedrigen, hohen und höchsten Adels, der Geistlichkeit und des gemeinen Volkes, Eva Garg, Sabine Postel, Rottraut Rieger, Angelika Welzel, Susanne Sameit, Mohammed Abbas, Friedrich W. Bauschulte, Gerd Duvner, Alexander Herzog, Alwin Joachim Meyer, Klaus Miedl, Peter Mucker, Wolf Oeser, Heinz Rabe, Heinz Schacht, Rüdiger von Schmeidel, Heinz Trixner, Thorsten Fuhrberg, Charlie Wagner, Hans-Heinrich Welser und viele andere. Die Lieder zur Laute komponierte und spielte Martin Haberger. Aufnahme und Schnitt Reinhard Prosser und Gerda Eisentle. Regieassistenz Timmy Haberger. Die Regie hatte Friedhelm Ortmann. Komm an, mein Herz, so fest vereint in Freude und Schmerz. Lass uns der Einst erbleichen. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem österreichischen Rundfunk aus dem Jahr 1985.